Exakt, 6.45 Uhr, Viertel vor sieben, Deutschland, Radio Kultur. Wahltriumph für die SPD, Debakel für CDU und Linke. Ja, Sie haben richtig gehört, das gibt es noch. Und zwar bei der Stadtratswahl in Erfurt. Die Sozialdemokraten steigert sich dabei um 16,8 auf 33,3% und lösten die CDU als stärkste Kraft ab. Die Union kam nur auf 22,9%, die Linke auf 19,2%. So etwas in der Art hätte sich die SPD sicher auch für die Europawahl gewünscht. Die tatsächlichen Ergebnisse sind bekannt. Die Ursachenforschung, die dauert an. Wir wollen ein wenig dazu beitragen. Am Telefon ist die stellvertretende Vorsitzende der Partei, Andrea Nahles. Guten Morgen, Frau Nahles. Ja, guten Morgen. Das Siegen hat Ihre Partei jedenfalls nicht verlernt. Aber warum gelingt ihr das mittlerweile so selten? Tja, also ich denke, dass wir noch nicht geschafft haben, in der Großen Koalition unseren Anteil an der Arbeit deutlich zu machen. Ich denke, das war einer der Hauptgründe, warum wir auch viele unserer Wähler noch nicht an die Urne locken konnten. Das heißt, Sie konnten sich in der Großen Koalition nicht ausreichend profilieren? Was heißt hier profilieren? Einzelne Personen, ja, Gesamtleistungen ist sehr stark von sozialdemokratischen Ministern beeinflusst. Nehmen wir zum Beispiel Peer Steinbrück, Steinmeier, Olaf Scholz. Das sind ja wesentliche Säulen dieser Regierung, aber es überträgt sich noch nicht ausreichend auf die SPD bei den Wahlen. Das wollte ich gerade sagen. Die bekannten Personen haben jetzt nicht so die Wirkung entfaltet bei der Europawahl. Warum sollte das bei der Bundestagswahl, davon geht ja Ihr Parteivorsitzender aus, warum sollte es da anders sein? Davon gehe ich auch aus, weil ich glaube, dass wir schlicht und ergreifend eine sehr starke Verbindung zwischen dem, was jetzt Krisenbewältigung in Deutschland angeht und der Arbeit von Sozialdemokraten viel leichter deutlich machen können. Aber vor allem können wir mobilisieren. Wir haben 78% Wahlbeteiligung bei der letzten Bundestagswahl gehabt. Und wir hatten jetzt 42% bei der Europawahl. Und das sind insbesondere empfindliche Mobilisierungsdefizite für die SPD, die wir aber aufholen können. Daran können wir auch arbeiten. Und genau das werden wir auch tun. Entschuldigung, das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, Frau Nahles. Auch bei der Europawahl hat ja die SPD schon auf das Soziale gesetzt, also auf das Aufbessern oder Verhindern der sozialen Auswüchse der Krise. Die Partei ist geschlossen aufgetreten, gebracht hat das wenig. Warum sollte das im September dann anders sein? Sehen Sie mal, das ist Erfahrung. Wir haben leider, das ist schon seit den 70er Jahren so, erhebliche Probleme, sozialdemokratische Wählerinnen und Wähler für die europäische Wahl zu begeistern. Das ist stärker ausgeprägt bei der SPD als bei den anderen Parteien. Das ist bedauerlich, aber das ist ein Fakt, den wir nicht erst seit der Wahl am Sonntag beobachten können. Wir haben aber umgekehrt, auch wenn man uns immer wieder runter geredet hatte, 2002, 2005, einen Riesenschub dann hingekriegt für die Bundestagswahl, auch was die Mobilisierung der eigenen Leute angeht. Und das werden wir auch dieses Jahr schaffen. Das heißt, bis zur Bundestagswahl muss die SPD wirklich reinweg gar nichts anders machen? Wir müssen noch mehr arbeiten. Können Sie es etwas konkreter ausführen? Ich meine das ganz im Ernst. Ich glaube, dass wir tatsächlich, und da bin ich zuversichtlich, diese Mobilisierung hinkriegen. Ich möchte nochmal betonen, dass das auch ein Erfahrungswert ist, den wir selber hatten. Das hätten wir uns jetzt am Sonntag schon, das hat ja auch jeder Sozialdemokrat unumwunden gesagt, wir hätten uns natürlich mehr Rückenwind jetzt für die Bundestagswahl schon gewünscht. Aber das ist lange nicht, das Spiel ist nicht gespielt. Wir haben eine Situation, wo in einem Jahr wie 2009 eine Menge passiert. Wir haben engagierte Spitzenleute mit Frank-Walter Steinmeier, der gestern auch noch mal gesagt hat, er haut da jetzt rein. Wir wollen es wissen und wir werden jedenfalls es unserem politischen Konkurrenz so schwer wie möglich machen. Aber gerade Herr Steinmeier steht ja auch für die Agenda Politik 2010 seines einstigen Chefs Gerhard Schröder. Haben Sie vielleicht in der Partei auch so etwas wie ein Glaubwürdigkeitsproblem? Ich glaube, dass die Frage Agenda Politik 2010 die Wahl 2009 nicht entscheidet, sondern dass wir in diesem Jahr definitiv nach vorne schauen müssen, dass es darum geht, wie werden wir uns aufstellen in dieser Krise? Ziehen wir Konsequenzen aus dem, was passiert ist? Oder wollen wir mehr Marktradikalismus? Dass die FDP innerhalb des konservativen Lagers dazu gewinnt und die CDU verliert, die CDU hat ja verloren auch am Sonntag, sollte hier erwähnt werden. Auch Frau Merkel hat persönlich verloren, die hat sich ja sehr reingegangen. Und das ist die Frage, ob wir dieses Jahr deutlich machen, dass es um eine Zeitenwende geht. Dass wir nicht mehr wollen, dass ein unregulierter Markt, Steueroasen die nächste Krise vorprogrammieren. Und dafür steht die SPD, niemand sonst. Gehört zu den Konsequenzen auch, dass Sie vielleicht verstärkt Rettungsschirme für bedürftige Unternehmen aufspannen wollen? Wir erleben ja gerade gegenwärtig die Diskussion um Opel, die um Arcandor. Da hat sich ja die SPD für Staatshilfen stark gemacht. Bei der Europawahl hat sich das noch nicht gerechnet. Es geht hier um die Unternehmen und die Zukunftsfähigkeit von Arbeitsplätzen. Das ist schon mal das Erste. Wir haben ein Krisenjahr, das auch mit Wahlen gespickt ist. Aber in diesem Krisenjahr muss man, egal was, Wahlen in dem Einzelfalle für Signale aussenden, auch überlegen, was ist langfristig richtig. Und wir trauen und werden uns auch das nicht nehmen lassen, jedem zukunftsfähigen Unternehmen auch zu, dass sie auch von uns, genauso wie die Banken geholfen bekommen haben, auch eine Solidarität erwarten können, wenn es verantwortliche Zukunftskonzepte gibt. Das war aus unserer Sicht bei Opel der Fall. Und ich sage Ihnen, und jeder Arbeitsplatz, nicht nur bei den Großen, hat für die SPD Priorität. Jeder Arbeitsplatz. Es sind ja ganz viele kleine Unternehmen auch, die Hilfe angefragt haben. Die stehen nicht jeden Tag in der Zeitung, darüber wird nicht so viel geredet, aber die sind ja auch da. Und denen brauchen wir, wenn möglich, müssen wir auch helfen. Darum geht es in diesem Jahr, Arbeitsplätze zu sichern. Andrea Nahles war das, die stellvertretende Vorsitzende der SPD. Vielen Dank für das Gespräch. Deutschland Radio Kultur, 6:51 Uhr, 9 Minuten vor 7.